Doppelfernsprecher France Telekom, Place Saint-Benigne, Rue Docteur Marais, Dijon an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Graffiti, was eher aussieht wie ein großer brauner Fleck, sowie ein Aufkleber mit der Aufschrift It's not too late.com. Ansonsten hier außer einem großen Haufen Müllsäcke schwarzer Farbe keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.